Sie ist noch dünner geworden. Obwohl, das Okular verzerrt natürlich. Ihr Haar jedenfalls ist kürzer. Jetzt schellt sie zum zweiten Mal. Und wenn ich sie reinlasse, küssen, das könnte man vermeiden. Aber sie wird was trinken wollen. Das Glas oder die Tasse. Oder sie geht ins Bad, an die Zahnbürste womöglich. Und wer weiß, an was sonst noch. Nee, nee, nee, lass mal lieber. Jetzt kommt sie näher. Hat sie was da an der Nase? Ob sie mein Auge sieht am Spion? Ausgeschlossen. Das funktioniert nicht. Ich hab das nachgeprüft. Jetzt schellt sie zum dritten Mal. Ihre Lippen sind immer noch. Und wenn ich ganz einfach cool nachfrage, ob sie vielleicht einen Test. Nee, nee, nee, das bringe ich nicht. Na, jetzt geht sie wieder. Ist sicher auch besser so.